Strahlen treffen mich, die Augen öffnen sich. Der erste Gedanke ist, wen zieh ich übern Tisch? Ich brauch Geld, denn ich hab weder Drogen noch Job. Auf Sozialamt ist geschissen, denn die ficken meinen Kopf. Also was nun tun? Ich geh zu Ex um die Ecke. Ey Holmes, kannst du mir erstmal einen Kopf checken? Alles klar, fett zack ich zum nächsten Ticker. Hol mir 10 Teile, doch statt Geld kriegt der einen Ficker. Zurück beim Holmes, erstmal einen anbauen. Nebenbei hören wir natürlich den Sekte-Sound. Reingehauen, lauf ich durchs Zentrum in Richtung Park. Treffe Basie Mike, er war vor kurzem wieder stark. Besoffen hat Ghetto-Style jemanden abgestochen. Was soll man machen, dieser Typ hat's nicht anders gewollt. Zum Relaxen erstmal Gras rausholen, eingerollt. Spießer glotzen auf den Joint wie Penner auf Gold. Ich cruise täglich durch mein Ghetto, immer auf der Suche nach Ghetto-Homes. Wo ich auch bin, ich inhaliere gelben Rauch, nichts wird überfällt vom Hell im MV. Ich cruise täglich durch mein Ghetto, immer auf der Suche nach Ghetto-Homes. Wo ich auch bin, ich inhaliere gelben Rauch, nichts wird überfällt vom Hell im MV. Es ist 3:30, Schule gerade vorbei. Die beste Zeit für Haus und ich bin immer noch high. Übergeil, Geld und Frauen haben kaum was an. Tanga sehen ist Stani, die Ärsche einen Blick fangen. Alles klar, Titten hier, Titten da. Manche sind Mini, doch manche auch Monster. Player-Style, hingesteppt, ein bisschen nett geredet. Und schon sind wir fett in meinem Bett. Doch sie will nicht kauen, also schmeiß ich sie weg. So ein Dreck, ich cruise zu Ruben und check. Die Lage aus, volles Haus und wir machen einen drauf. Doch ich bleib nicht lang, eine Ho ruft an. Ey, ich bin auf Türkei und brauch unbedingt deinen Schwanz. Ey, immer mit der Ruhe, ich tue was ich kann. Keine Angst, ich hab locker noch 4 bis 5 Gramm. Yo, du weißt Bescheid, ich bin der Mann. Ich cruise täglich durch mein Ghetto, immer auf der Suche nach Ghetto-Homes. Wo ich auch bin, ich inhaliere gelben Rauch, nichts wird überfällt vom Hang im MV. Ich cruise täglich durch mein Ghetto, immer auf der Suche nach Ghetto-Homes. Wo ich auch bin, ich inhaliere gelben Rauch, nichts wird überfällt vom Hang im MV. Ich cruise täglich durch mein Ghetto, immer auf der Suche nach Ghetto-Homes. Wo ich auch bin, ich inhaliere gelben Rauch, nichts wird überfällt vom Hang im MV. Ich cruise täglich durch mein Ghetto, immer auf der Suche nach Ghetto-Homes.